Sternen. Musste ich was Sehnsucht ist lernen. Irgendwo in Texas gingen wir zu zweit. Ich komm wieder, Mary ist auf mein Weg weit. Ich komm zurück nach Amarillo, denn mein Herz blieb in Amarillo. Eine Weint in Amarillo, mein Sweet Mary, vergiss mich nie. Ich komm zurück nach Amarillo, ich war nur noch von Amarillo. Bald bin ich in Amarillo, mein Sweet Mary, vergiss mich nie. Oh. Tschalala. Sorgen, dennoch freu ich mich auf morgen. Stunden, die vergehen, sagen, dass wir uns bald sehen. Sonnenschein in Texas, wenn ich vor ihr steh. Ja, da sag ich, Mary, dass ich nie mehr geh. Ich komm zurück nach Amerika.